worüber wir sprechen wollen, ist der Sinn des Lebens. Warum ist es wichtig, nach dem Sinn des Lebens überhaupt zu fragen? Stell dir vor, du gehst heute Abend ins Bett, nach Hause und du willst schlafen gehen. Du putzt deine Zähne, ziehst dein Pyjama an, machst dich fertig, dein abendliches Ritual eben. Gehst ins Bett, legst dich hin, schläfst ein. Und am nächsten Morgen, du wachst auf, doch du wachst nicht in deinem gewohnten Bett auf. Du wachst auf in einem anderen Haus, vielleicht irgendwo mitten im Wald, irgendwas, was du nicht kennst. Was wäre die erste Frage, die du dir stellen würdest? Und ihr könnt ruhig mitmachen. Was wäre die erste Frage, die du stellst, wenn du irgendwo aufwachst, was nicht dein Zuhause ist? Wo bin ich? Was mache ich hier? Was soll das Ganze? Oder? Ich stelle die Frage, wo bin ich? Ich schaue aus dem Fenster, ich gucke um mich herum, Wald. Ja? Und was stelle ich als nächstes die Frage? Ich sage, was mache ich hier? Was soll das Ganze? Das heißt, der Mensch stellt sich in so einer Lage, in so einer Situation die Frage, was soll das? Was mache ich hier? Was ist der Sinn von dem Ganzen? Warum kann der Mensch nicht einfach aufstehen und weiterleben? Er hat ein Haus, er hat alles, was er benötigt, Essen und Trinken, weil das ihn aus seinem gewohnten alltäglichen Leben rausschmeißt. Er kann das nicht und er wird verkrampft versuchen, was er hier soll, was der Sinn von dem Ganzen soll, warum er hierher gebracht wurde, was er dort macht. So frage ich euch, ihr wacht jeden Tag in einer Welt auf, die ihr nicht kennt oder die ihr scheint zu kennen. Und ihr habt euch noch nie gefragt, was der Sinn des Ganzen soll, was der Sinn von dem erleben soll. Und ich glaube, dass sich diese Frage schon viele gestellt haben. Doch viele haben vielleicht keine Antwort darauf gefunden. So haben sie einfach ihr Leben weitergeführt. Aber es gibt auch bestimmt welche, die sich diese Frage gar nicht stellen wollen. Denn sie haben Angst vor dieser Frage. Besser gesagt, sie haben Angst vor der Antwort. Von dieser, wenn man sich die Frage stellen würde, was ist der Sinn meines Lebens? Und diese Leute hätten Angst vor der Antwort. Warum? Weil wenn sie die Antwort hätten, müssten sie ihr geliebtes Leben eventuell umstellen, umkrempeln, ändern. Und das ist das Beispiel von jemandem, der aufwacht, anstatt er zu Hause aufwacht, in seinem schäbigen Zuhause, er wacht auf in einem Palast, ja, hat alles, was er braucht, alles, was er benötigt, schönes Land, er ist reich auf einmal, von heute auf morgen. Und er hat eine Nachricht an seinem Bett, wo er aufsteht und sagt, frag nicht, und wenn du nicht fragst, ist alles deins und dein Zustand wird sich nicht ändern. Und dieser Zettel ist das Beispiel der Einflüsterung. Der Einflüsterung des Schlechten. Diese Leute haben es schwer. Diese Leute werden eventuell nie nach ihrem Sinn fragen, denn sie haben Angst und sie wollen nicht, dass ihr Sinn sich verändert. So sehen wir weiter und stellen uns die Frage, warum wir überhaupt nach dem Sinn in unserem Leben fragen sollten. Warum sollen wir überhaupt danach fragen? Und viele spüren diese Antwort und sie haben eventuell noch nie die Antwort dazu gefunden. Jetzt frage ich euch und antwortet mir. Wenn ich euch fragen würde, was ist der Sinn des Essens? Was würdet ihr mir sagen? Satt zu werden. Was ist der Sinn des Trinkens? Den Durst zu stillen. Was ist der Sinn der Kleidung? Etwas anzuhaben, dass man nicht nackt rumläuft. Was ist der Sinn des Autos? Von A nach B zu kommen. Der Sinn des Hauses? Ein Dach über dem Kopf zu haben. Das heißt, egal nach welcher Sache Sinn ich frage, ihr könntet mir antworten. Wir sagen also, dass wir den Sinn aller Sachen um uns herum kennen, aber den Sinn der Menschen, den Sinn von uns selbst, kennen wir nicht. Und genau dieser Gefühlszustand, genau dieses Empfinden führt uns dazu, die Frage zu stellen, was ist der Sinn des Lebens? Was ist mein Sinn? Wenn alles da draußen einen Sinn hat, und denk drüber nach, du kannst zu jeder Sache eine Antwort geben, aber für dich selbst findest du eventuell keine. Und diese Sache macht dich vielleicht traurig. Und deswegen stellst du dir die Frage, und du solltest dir die Frage stellen, was ist der Sinn deines Lebens? Und dieser Sinn muss ein allgemeiner, beständiger, also sich niemals ändernder und bei allen Menschen gleicher Sinn sein. Warum? Warum ist das so? Warum muss das so sein? Gehen wir nochmal zurück zum Essen. Was haben wir gesagt? Der Sinn des Essens ist, satt zu werden. Ja. Was bedeutet das? Ich kann das Essen nehmen und auch eine Essensschlacht machen. Aber ist das der Sinn des Essens? Nein. Ich kann das Essen nehmen und als Dekoration benutzen, wie das manche machen in einigen Ländern. Aber ist das der Sinn des Essens? Natürlich nicht. Manche nehmen das Essen oder sie nehmen Reis, ja, bei frisch verheirateten und schmeißen so Reis auf die Leute. Aber ist das der Sinn des Essens? Nein, natürlich nicht. Und genau das ist der Punkt. Was heißt das? Ich kann mit dem Essen andere Sachen machen, als der eigentliche Sinn vorhanden ist. Aber das heißt nicht, dass das der Sinn des Essens ist. Dass das der Sinn des Essens ist. Und dieses Beispiel ist wie jemand, der sagt, der Sinn in meinem Leben ist mein Beruf, mein Hobby oder meine Familie. Das heißt, er sagt, mein Sinn ist es, ein guter Arzt zu sein. Der andere sagt, mein Sinn ist es, ein guter Fußballer zu sein. Ich liebe Fußball, ich spiele Fußball und ich verdiene eventuell Geld mit dem Fußball. Der andere sagt, und er ist eventuell etwas bescheidener, er sagt, ich will ein guter Vater sein. Aber warum ist all das oder alles, was in diese Kategorie hereinfließt, nicht der Sinn? Denn was ist, wenn du deinen so geliebten Beruf nicht mehr ausüben kannst? Was ist, wenn du gehindert wirst, dein so geliebtes Hobby zu machen? Was ist, wenn du sogar nicht mehr Vater sein kannst? Hast du dann deinen Sinn im Leben verloren? Geht dann dein Sinn im Leben weg? Ich frage mal anders. Wenn das Essen nicht gegessen wird, oder wenn das Essen nicht zum Essensschlacht benutzt wird, oder wenn es nicht zur Deko benutzt wird, oder zum Schmeißen für frisch verheiratete benutzt wird, verliert das Essen den Sinn in ihrem Leben? Nein, weil der eigentliche Sinn ist etwas anderes, anstatt das, was wir vorgeben, zu sein. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Der Sinn in unserem Leben muss etwas Beständiges sein, das sich niemals verändert. Es muss etwas sein, was schon immer da gewesen ist und was schon immer da sein wird. Und wir nehmen immer das Beispiel vom Essen. Das Essen, der Sinn des Essens, vor 1000 Jahren, war er ein anderer wie heute? Nein, natürlich nicht. Und der Sinn des Essens nach 1000 Jahren, wird er ein anderer sein wie heute? Nein, natürlich nicht. Das heißt, der Sinn war, ist und wird immer der gleiche sein. Also bleibt der Sinn immer beständig. Und so wie der Sinn des Essens, muss der Sinn in unserem Leben auch immer beständig sein. Das heißt, bloß weil einer keinen Sinn gefunden hat in seinem Leben, heißt es nicht, dass es keinen Sinn gibt. Ja? Das heißt, wenn jemand nicht weiß, wie man eine Sache, zum Beispiel, ihr kennt so verschiedene Sachen zum Essen, so außergewöhnliche, der Buschmann kann das essen und du kannst es nicht essen. Ja? Heißt das bloß, weil du nicht weißt, was der Sinn davon ist, dass es keinen Sinn für jemand anders hat? Nein, also der Sinn ist vorhanden. Das nächste ist, dass der Sinn, den wir suchen, alle Menschen derselbe haben muss, weil wir von einer Gattung sind. Warum? Gibt es einen Unterschied, ob ich Reis esse oder Nudeln? Ob ich Kuchen esse oder Kekse? Gibt es einen Unterschied vom Essen? Nein, der Sinn ist immer derselbe. Der Sinn ist die Sättigung von dem Ganzen. Ja. Und jetzt stell dir vor, wie viele Arten und Sorten von Essen es gibt. Ja. Und trotzdem ist der Sinn ein und derselbe. Ja. Und zwar satt zu machen. So schauen wir auf die Menschheit. Es gibt so viele verschiedene Arten von Menschen. Ja, so viele verschiedene Farben, so viele verschiedene Sprechen, eine andere Sprache auf der ganzen Welt. Doch sie alle müssen den einen und denselben Sinn haben. Unbetrachtet, ob sie ihn kennen oder nicht, oder ob sie ihn vollführen oder durchführen oder nicht. Und wie viele, und leider sind es eine große, große Anzahl, kennen den Sinn in ihrem Leben nicht. Und findet ihr es nicht traurig, dass wir, wie wir vorhin schon erwähnt haben, den Sinn von allen Dingen um uns herum kennen, aber den Sinn von uns selbst nicht? Jetzt sagt einer, aber ich bin doch glücklich und zufrieden. Reicht es denn nicht? Reicht es nicht, zufrieden und glücklich zu sein? Da sage ich, Zufriedenheit und Glücklichkeit ist ein Zustand. Und wie wir nur zu gut wissen, ändern sich Zustände. Das heißt, du wirst es nie schaffen, immer glücklich zu sein. Es trifft dich ein Unglück. Du wirst verletzt oder ein Verwandter stirbt. Dies führt dazu, dass sich dein Zustand von Glücklichkeit und Zufriedenheit in den Zustand der Trauer und Unzufriedenheit ändert. Hat sich jetzt dein Sinn geändert oder hast du jetzt keinen Sinn mehr im Leben? Nein. Und wie schon zuvor gesagt, es muss etwas sein, das immer da ist und was nie verloren geht. Egal was passiert. Dasselbe ist auch mit jenem, der sagt, der Sinn in meinem Leben ist Spaß. Partys, Freunde, Treffen, Reisen und so weiter. Und diese Aussage ist sehr leicht zu entgegnen. Mit einer einzigen Frage. Was ist mit den Momenten, in denen du keinen Spaß hast? Hast du dann in den Momenten keinen Sinn? Wenn das Essen gerade im Moment nicht gegessen wird, hat das dann keinen Sinn? Nein, der Sinn ist trotzdem da. Und so ist, das ist wie einer eigentlich, der sagt, ich weiß den Sinn in meinem Leben nicht, aber er versucht halt etwas wiederzugeben, damit er nicht ohne etwas dasteht, um zu sagen, ja, wenn ich Spaß habe, dann bin ich glücklich und wenn ich glücklich bin, dann geht es mir gut, also muss das der Sinn in meinem Leben sein. Aber wie wir schon gerade festgestellt haben, ist diese Sache nicht beständig und somit kann diese Sache nicht der Sinn in meinem Leben sein. Nun haben wir erkannt, dass alles um uns herum einen Sinn hat. Und wir auch einen haben müssen. Und dass dieser Sinn ein allgemeiner, ein beständiger und bei allen Menschen gleicher sein muss. Nachdem wir das festgestellt haben, gehen wir zurück zu unserer ursprünglichen Frage. Was ist der Sinn des Lebens? Um das zu verstehen oder zu erkennen, müssen wir einen Schritt zurücktreten. Und das alles um uns herum mal genauer betrachten. Nachdem wir jetzt festgestellt haben, dass das alles um uns herum nicht sinnlos ist, müssen wir uns die nächste Frage stellen. Ist all das um uns herum zufällig entstanden? Die Himmel und die Erde, die Berge, die Flüsse, die Gewässer, die Kontinente, das ganze Universum, ist das alles zufällig entstanden? Was würdet ihr sagen, wenn ich zu euch sage, und sage, pass mal auf dem Weg hierher, ja, da bin ich so ums Eck gelaufen, da war so ein kleiner Wirbelsturm, er hat einen Blitz eingeschlagen und tada, da war dieses Handy. Was würdet ihr zu mir sagen? Dann sagen die, du spinnst doch. Du gehörst in die Klapse. Was erzählst du da? Ja? Also ihr würdet mich als Idiot darstellen oder eventuell gleich die Polizei rufen, dass sie mich in die Klapse stecken. So frage ich euch, wie kannst du nur bei dem Handy sagen, dass ich spinne, aber alles drumherum, um dich herum, zufällig entstanden sein wird? Wisst ihr, dass die Erde eine Umlaufbahn hat um die Sonne? Das heißt, die geht einmal um die Sonne. Der Durchmesser von dieser Umlaufbahn, sagen die Wissenschaftler, ist ca. 300 Millionen Kilometer Durchmesser, die sie um die Sonne drehen. Die Wissenschaftler sagen, wenn dieser Durchmesser nur 5% kleiner wäre, also näher an der Sonne, dann würde ein Leben auf der Erde nicht möglich sein. Es würde zu warm werden. Es würde einen Treibhauseffekt geben, die ganzen Eiskappen würden schmelzen und wir könnten nicht mehr hier leben. Und sie sagen auch, wenn diese Umlaufbahn 5% größer wäre, das heißt weiter weg von der Sonne, wäre wieder ein Leben nicht möglich. Es wäre zu kalt, alles würde einfrieren. So frage ich euch, ist das ein Zufall, dass diese Umlaufbahn perfekt abgestimmt ist? Kann das ein Zufall sein? Schauen wir auf die Erde, auf die Geschwindigkeit der Erde, mit der sie sich um sich selbst dreht. Die Wissenschaftler sagen, die Erde dreht sich um sich selbst mit 29,8 Kilometer pro Sekunde. 29,8 Kilometer pro Sekunde um sich selbst. Sie sagen, wenn diese Geschwindigkeit etwas schneller wäre, dann würde uns das aus der Laufbahn rausschmeißen. Wie ein Rennfahrer, der zu schnell um die Kurve geht, schmeißt raus. Was würde passieren? Wir könnten wieder nicht auf der Erde leben. Und sie sagen, wäre diese Geschwindigkeit nur ein etwas kleiner, dann würde uns die Sonne in sich hineinziehen und wir könnten wieder nicht hier leben. So frage ich euch, diese exakte Zahl, diese abgestimmte Zahl, kann das ein Zufall sein? Kann das sein, dass es einfach zufällig so gekommen ist, dass es genau den mittleren Effekt hat? Schauen wir mal in uns hinein, in unser Gehirn. Die Wissenschaftler sagen, dass die möglichen Verbindungen in unserem Gehirn, Verbindung, das heißt, du denkst etwas, zick, zick, zick, macht Verbindung und du machst etwas. Die möglichen Verbindungen im Kopf des Menschen sind mehr als die ganzen Atome im Universum. Subhanallah. Die möglichen Verbindungen in dem Gehirn, menschlichen Gehirn, sind mehr als die Atome im ganzen Universum. Kann das ein Zufall sein? Ist das einfach so zufällig entstanden? Gehen wir noch kleiner. Machen wir die Sache noch kleiner. Wisst ihr, was DNS ist? DNS, habt ihr vielleicht schon mal gehört. DNS ist ein Gen in unserem Körper, das unsere Eigenschaften drin speichert. Informationseinheiten von uns speichert. Augenfarbe, Größe, Hautfarbe und so weiter. Ja? Diese ganze Information, die drin speichert. Das nennt man DNS. Und die DNS beinhaltet sehr viel Information. Also nehmen wir mal an, ich mache euch ein Beispiel. Wir hätten 5 Karten. Ich habe extra für euch so Karten vorbereitet. 5 Karten, mit jeweils nummeriert. 1, 2, 3, 4, 5. Diese 5 Karten lege ich hier hin und wir mischen sie. Einer kommt und versucht jetzt zufällig, sie in die richtige Reihenfolge zu machen. Zufällig, ohne hinzugucken. Was denkt ihr, wie viele Versuche dieser Mann braucht, damit diese die richtige Reihenfolge bekommen? Schätzt mal, ratet mal, gib mir eine Zahl. Was denkt ihr? Was denkt ihr, wie viele Versuche benötigt er, um die richtige Zahl? Weil nur 5 Karten. Sag eine Zahl. 10 mal, 20 mal, 40 mal, 70 mal. Bietet jemand mehr? 1000 ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber gut. Die Wissenschaftler sagen 120 mal. 120 Versuche sind notwendig, damit wir ein einziges Mal die richtige Lösung bekommen. Wie wäre es, wenn wir 10 Karten hätten? Was denkt ihr? Das Doppelte. Wie viele Versuche bräuchten wir? Wir fangen bei 1000 an. Wer bietet mehr? Wer bietet mehr? 1200. Die Wissenschaftler sagen, bei nur 10 Karten bräuchte man 3.628.800 Versuche, um nur ein einziges Mal die richtige Lösung zu bekommen. Subhanallah. Was, wenn ich euch zu euch jetzt sage, was ist mit 20 Karten? Was ist mit 20 Karten? Die Wissenschaftler sagen, dass wir mehr als 77 Milliarden Jahre benötigen würden, um nur ein einziges Mal die richtige Lösung zu bekommen. Kann das ein Zufall sein? Kann das der Zufall machen? So frage ich euch weiter, wie wäre es mit 50 Karten? 50 Karten, stell dir vor, 50 Karten. Die Wissenschaftler sagen, wenn wir dafür 1 Milliarde Menschen hatten, auf 1 Milliarde unterschiedliche Erden, und wenn diese Menschen jeweils hunderte von Millionen Jahren hätten, würden sie es nicht schaffen, auch nur ein einziges Mal die richtige Lösung zu bekommen. Nochmal, für 50 Karten einmal die richtige Lösung. Sie sagen, wenn wir 1 Milliarde Menschen hätten, auf 1 Milliarde unterschiedliche Erden, und diese hätten jeweils hunderte von Millionen Jahren an Zeit. Sie würden es nicht schaffen, nur ein einziges Mal die richtige Lösung zu bekommen. Worauf will ich hinaus? Ist das nicht gewaltig, diese Aussage? Nur bei 50 Karten? Ist das nicht hart, gewaltig, übertrieben? So sage ich euch, liebe Brüder, die DNS, die wir uns tragen, hat mehr als 50 Einheiten. Und sie wurde beim allerersten Mal in die richtige Position gesetzt, in die richtige Lösung wurde gebracht sozusagen. Kann das ein Zufall sein? Eine kleine DNS, ein kleines Gen, mehr als 50 Informationseinheiten. Und sie wurde das erste Mal von Anfang an in die richtige Reihenfolge gesetzt. Kann das Zufall sein? Nein, natürlich nicht. Ich glaube spätestens, hier müssen wir alle zugeben, dass die Welt, wir und alles um uns herum nicht zufällig entstanden sein können. Nun haben wir verstanden, dass nichts um uns herum zufällig entstanden ist und nicht sinnlos ist. Da stellt sich immer noch die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Stell dich vor, ihr findet etwas, noch nie dagewesenes. Und ihr fragt euch jetzt, was das ist. Ja, ihr findet irgendetwas, irgendeinen Gegenstand, irgendetwas Mechanisches, irgendwas Neues. Und ihr kennt nicht, was es ist. Was würdet ihr machen? Ihr würdet vor lauter Neugier versuchen, alles herauszufinden. Ihr würdet alles tun, vor lauter Neugier, um herauszufinden, was das ist. Ihr würdet ins Internet gehen, die Leute fragen und so weiter. Und so sollte es mit dem Sinn in unserem Leben sein. Wir sollten so lange es weitersuchen, bis wir die Antwort finden. Also wenn ich nun diesen Gegenstand habe und ich habe, sagen wir mal, ich habe keine Antwort darauf gefunden. Welche Frage müsste ich stellen, die mich zu der Lösung bringt? Wer kann mir das sagen? Ich habe jetzt einen pinken Gegenstand, zum Beispiel irgendwas Elektronisches. Ja? Wer der Hersteller? Ist logisch, oder? Also nur der Hersteller von diesem elektrischen Gerät kann mir die Antwort darauf geben, was das ist. Stimmt ihr mir zu? Ihr könnt nicken. Ja, könnt ihr machen. Das ist richtig. Das heißt, ich würde die Frage stellen, wer ist der Hersteller? Und wenn ich jetzt noch rausfinde, oder beziehungsweise wenn ich jetzt noch schaue und ich finde einen Namen auf diese Sache, was würde ich machen? Ich würde beispielsweise, nehmen wir das Handy, da steht Samsung drauf, ich würde Samsung versuchen zu kontaktieren und fragen, was das überhaupt ist, damit sie mir eine Antwort geben. Also, wenn du zum Beispiel auf das Handy schaust, wie wir gerade gesagt haben, und der Hersteller ist Samsung, wie wir gerade gesagt haben, und dieser Hersteller kann uns ganz genau sagen, wozu diese Sache ist. Würde irgendjemand auf die Idee kommen und sagen, dass dieses Gerät, wo ein Name drauf hat, oder dieses Handy, sagen wir mal, ja, wo ein Name auch drauf ist, würde irgendjemand auf die Idee kommen und sagen, dass es einfach so entstanden ist? Nein, natürlich nicht. Das heißt, was würdet ihr sagen? Ihr würdet sagen, diese Sache ist irgendwo hergestellt worden, irgendwo produziert worden. Es hat irgendwo einen Hersteller also. Egal was es ist, das Handy, das Auto, das Haus, sonst irgendetwas, es hat alles, was wir kennen um uns herum, hat auch einen Hersteller, einen Produzenten, einen Designer, nennt es wie ihr es wollt. Ja? Keiner würde diese Sache verneinen. Also wenn du sagst, dass dieses Handy einen Hersteller haben muss, ja? Was ist denn mit den Sachen um uns herum? Was ist mit dem Himmel und der Erde, die viel komplexer sind, wie wir gerade festgestellt haben? Was ist mit uns, mit unserem Gehirn? Müssen wir dann nicht logischerweise auch einen Hersteller haben? Jemand, der all das gemacht hat, muss nicht etwas da sein, der diese Sache gemacht hat und der uns die Antwort für unseren Sinn im Leben geben kann? Was meint ihr? Muss es jemanden geben? Natürlich. Das ist eine logische Sache. Also wenn du sagst, dass die ganzen alltäglichen Sachen in unserem Leben einen Hersteller haben, dann musst du auch zugeben, dass das Leben einen Hersteller hat, beziehungsweise dass du einen Hersteller hast. Kennt ihr irgendjemanden, der sagt, nee, das Handy hat keinen Hersteller, das Auto hat keinen Hersteller? Kennt ihr jemanden, der das sagt? Nein. Warum? Das ist klar, ist eindeutig. Aber was ist daran eindeutig? Hat jemand schon mal den Macher von Samsung gesehen, den Macher von Ford gesehen? Der Macher von Audi, habt ihr schon mal die Leute gesehen? Hä? Nee, aber ihr sagt, es gibt sie. Warum sagt ihr das? Warum beharrt ihr drauf, dass diese Gegenstände einen Hersteller haben? Ihr würdet mir antworten, ja, die Beweise sind doch da. Die Beweise sprechen für sich. So sage ich euch, die Beweise um uns herum, die Beweise in uns selbst, sprechen für einen Hersteller, sprechen für einen Designer, sprechen für einen Produzenten oder nennen es Schöpfer von diesen Sachen. Also bloß weil du den Hersteller von einer Sache nicht gesehen hast, heißt es nicht, dass es ihn nicht gibt, richtig? Ja, das ist die logische Herausforderung. Also es gibt keinen Beweis, dass es diesen Hersteller nicht gibt. Ja. Und diesen Hersteller und diesen Produzenten, diesen Designer, diesen Schöpfer, nennen wir Muslime Allah. Oder andere nennen ihn Gott. Wir nennen ihn Allah. Jetzt gibt es einige, die sagen, und die versuchen Zweifel zu erwecken, und sagen, nee, es gibt keinen Gott. Und der Beweis dafür ist, er hat ihn noch nie gesehen. Ja. Und wir haben natürlich gerade festgestellt, dass diese Theorie unlogisch ist. Aber wenn wir frech sind, können wir zum Antworten und sagen, ich habe dein Gehirn auch noch nie gesehen. Ja. Aber das ist natürlich kein Beweis, dass es ihn nicht gibt. Nein, wir haben gerade gesagt, dass das natürlich kein Beweis ist. Andere sagen, wenn es einen Gott gibt, wenn es Allah gibt, warum gibt es so viel Ungerechtigkeit? Warum ist der reich und ich nicht? Warum ist der hübsch und ich nicht? Warum ist der so und so und ich nicht? Ich frage euch, ist das ein Beweis, dass es keinen Gott gibt? Stell dir vor, du arbeitest in der Firma und du hast immer die Drecksarbeit, du musst immer putzen. Und die anderen haben schöne, einfache Arbeit. Heißt es nun, dass diese Firma keinen Chef hat? Nein, das heißt nur, dass du unglücklich und zufrieden bist, weil du die ganze Sache nicht verstehst. Und das ist das Zweite. Man muss diese Sache verstehen, um zu erkennen, warum es diese Sachen gibt. Auf jeden Fall, all diese Sachen sind keine Argumente dafür, dass es keinen Gott gibt. Nun, bevor wir fortfahren, frage ich euch, wie viele Götter gibt es denn? Oder wie viele Götter kann es nur geben? Wer kann mir antworten? Wie viele Götter, ich rede logisch, wir reden jetzt logisch. Wie viele Götter kann es nur geben? Wer kann mir, nenn mir eine Sache, 2, 3, 10, 20? Kein. Wer? Keinen haben wir gerade ausgeschlossen, weil es nicht zufällig entstanden ist. Ja. Einen, warum? Kannst du mir sagen, warum? Ja, warum? Was sagst du? Würden sie streiten, sehr gut. Stell dir vor, wir haben eine junge, hübsche Frau. Ja? Und ja, wir haben zwei gut aussehende Jungs und die wollen beide diese Frau heiraten. Würde einer auf die Idee kommen und sagen, komm, du bist mein Bruder, du darfst sie heiraten? Nein, die würden sich allein um diese Frau streiten. Das heißt, wenn es nur zwei Götter geben würde, nur zwei, nicht drei, nicht fünf, nicht zehn, nicht tausend, nur zwei Götter geben würde, dann würden sie sich drum streiten. Der eine würde sagen, es gibt heute Sonne, es gibt heute Regen. Der eine sagt, ich will die Berge da, ich will die Flüsse da. Es würde Unheil auf der Erde passieren. Das heißt, logisch gesehen, kann und muss es nur einen einzigen geben, der diese Sache alles kontrolliert und perfekt aufeinander abstimmt. Kommen wir zurück, was ist nun der Sinn unseres Lebens? Und was hat Allah, der Schöpfer, damit zu tun? Ich sage euch, wer kann eine bessere Antwort darauf geben, was der Sinn in deinem Leben ist, als dein Schöpfer, dein Hersteller, derjenige, der dich gemacht hat? Wer kann eine bessere Antwort darauf geben? Jetzt, wenn wir etwas kaufen, etwas bestellen, ja, dann kommt doch immer eine Bedienungsanleitung mit. Ja, du kaufst eine Waschmaschine, hast eine Bedienungsanleitung. Du kaufst einen Fernseher, hast eine Bedienungsanleitung. Selbst wenn du aus eBay, ja, Sachen aus China bestellst, ja, die kleinsten Sachen kommen mit einem kleinen Zettel. Auch wenn es auf Chinesisch oder Englisch ist, kommen mit Bedienungsanleitung. Das heißt, nichts kommt ohne Bedienungsanleitung. Jetzt denkt ihr, dass der Hersteller von uns, von den Welten, uns ohne Anleitung gelassen hat, uns ohne Führung gelassen hat? Einfach so? Nein, natürlich nicht. Das heißt, der Schöpfer von uns selbst, der Hersteller von uns, hat uns eine Anleitung gegeben. Und diese Anleitung kam mit einem Postboten zu uns. Einem Postboten vom Hersteller persönlich. Der Postbote, der diese Anleitung uns überbracht hat. Ich frage euch jetzt mal was. Würde irgendjemand auf die Idee kommen, ja, wenn er etwas bestellt und jemand kommt bei ihm zu Hause an, sei es Paket oder Brief, würde irgendjemand auf die Idee kommen und sagen, nee, es gibt keinen Postboten. Würde der Postboten leugnen? Würde irgendjemand auf die Idee kommen und sagen, nee, es gibt keinen Postboten? Nee, keiner würde sagen, es gibt keinen Postboten. Warum? Weil die Briefe kommen ja irgendwie zu dir hin. Die Pakete kommen ja irgendwie bei dir heim, die kommen ja nicht einfach so vom Lager, fliegen sie zu dir hin. Das heißt, jemand bringt sie dahin. Das heißt, keiner würde auf die Idee kommen, den Postboten zu leugnen. Auf jeden Fall, der Postbote vom Hersteller, vom Schöpfer aller Dinge, nennen wir Prophet oder Gesandte. Und unser Prophet heißt Mohammed. Und dieser Prophet, dieser Postbote, kam mit der Anleitung vom Allmächtigen, vom Hersteller, vom Schöpfer aller Dinge. Und er hat uns diese Anleitung nicht nur überbracht, sondern auch diese Anleitung uns detailliert erklärt. Und diese Anleitung, dieser Brief von deinem Schöpfer, von deinem Herrscher, nennen wir Koran. Nennen wir Koran. Und wir glauben daran, dass in dieser Anleitung der Sinn von unserer Sache vorhanden ist. Und wir sagen, dass der Koran der aktuelle Brief des Schöpfers ist. Die aktuelle Anleitung des Herrschers. Warum sagen wir aktuell? Weil vor diesen noch weitere Postboten kamen mit weiteren Anleitungen. Zu jeweils ihren Zeiten. Aber der Sinn hat sich nie verändert. Er war immer der gleiche. Es gab nur hier und da einige kleine Updates. Das sind Beispiele wie von einer Waschmaschine. Ist die Anleitung von der Waschmaschine vor 10 Jahren dieselbe wie von heute? Nee, natürlich nicht. Weil damals hat sie anders funktioniert, heute hat sie anders funktioniert. Aber der Sinn von der Waschmaschine, ist sie die gleiche geblieben? Natürlich. Der Sinn hat sich nicht verändert. Nur es kamen noch ein paar Funktionen, ein paar Sachen dazu, die man machen kann. Ein anderes Design kam dazu. Aber der Sinn von der Waschmaschine war immer die gleiche. Also der ursprüngliche Anleitung, da stand als erstes drin, Sie können damit mit dieser Maschine waschen. Das war immer die ursprüngliche Aussage. Das war immer da. Nur hier und da hat man einige Updates gemacht, sozusagen. Jetzt, deswegen sagen wir auch, dass alle Postboten, die kamen, mit allen Anleitungen, ein und dieselbe Aussage brachten und ein und denselben Sinn brachten. Denn wir sagten schon, dass dieser Sinn ein beständiger, ein allgemeiner und ein für alle Menschen gleicher Sinn sein muss. Nun, nachdem wir erfahren haben, dass wir nicht sinnlos und nicht zufällig erschaffen sind und dass wir einen Schöpfer haben und dass dieser Schöpfer, den wir Allah nennen, einen Postboten an uns sandte, den wir den Prophet Muhammad nennen, mit einer Anleitung zu uns kam, die wir Al-Quran nennen, sandte, damit wir erfahren, was der Sinn in unserem Leben ist. Damit wir verstehen, was wir hier sollen, was das Ganze hier soll. Dass wir nicht, er hat uns sozusagen nicht einfach so ohne Führung und ohne Anleitung gelassen. So lasst mich euch vorlesen, was euer Hersteller, euer Schöpfer sagt, dass euer Sinn im Leben ist. Und hört zu. Er sagt im Kapitel 51, Vers 56, und ihn, ich habe die Dschinn und die Menschen nur dafür erschaffen, und Achtung, er sagt nur dafür, ja, nur dafür erschaffen, und öffne dein Herz. Das ist der Schöpfer, der Hersteller. Er will dir eine Botschaft geben, er will dir deinen Sinn sagen. Nur dafür erschaffen, um mir zu dienen. Jetzt die Frage ist, was bedeutet dienen? Bedeutet es, zu fasten, zu beten, zu spenden, gut zu sein? Ich frage euch, kennt ihr irgendjemanden, der schafft 24 Stunden lang zu beten? 24 Stunden lang zu fasten? 24 Stunden lang zu spenden? Oder gar Gutes zu tun oder Gutes zu sagen? Kennt ihr irgendjemanden? Nein, denn spätestens wenn er schleift, hört die Sache auf. Das heißt, diese Sachen bedeuten nicht dienen. Diese Sachen können nicht der Sinn unserem Leben sein, weil wir können diese Sache nicht beständig machen. Und wir haben gesagt, der Sinn des Lebens, der Sinn dieser Sache muss ein allgemeiner sein, ein beständiger und für alle Menschen gleich. So schauen wir in einem anderen Vers, in einem anderen Kapitel, und zwar Kapitel 16, Vers 36, so sagt der Schöpfer, so sagt dein Schöpfer, als Erklärung zu dieser Sache, und wir haben in jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt, um was zu tun? Um den Leuten zu sagen, dient Allah und unterlasst die Anbetung anderer Götter. Habt ihr es verstanden? Er sagt, dient Allah, also erkenne an, dass es Allah gibt, erkenne an, dass Allah nur ein einziger ist, dass er keine Partner hat. Das bedeutet dienen. Lasst die Anbetung anderer Leute, lasst die Anbetung anderer Götter, lasst die Anbetung anderer Sachen. Erkenne, dass es Gott gibt. Erkenne, dass es nicht zufällig ist, dass es nicht sinnlos ist. Erkenne, dass du einen Schöpfer hast, einen Hersteller hast, einen Macher hast. Erkenne, dass es Allah gibt und dass er nur ein Einziger sein kann. Und das haben wir alle gerade eben eigentlich zugegeben und mitgemacht. Und das ist die einzige Sache, die wir ständig machen können. ob wir gehen, stehen, liegen. Wir können immer zugeben in unserem Herzen, dass es Gott gibt, weil nicht zufällig entstanden ist, nicht sinnlos erschaffen ist. Und dass dieser Gott nur ein einziger sein kann. Und das haben wir logisch bewiesen. Und dass er keine Partner hat. Und diese Sache, wer diese Sache akzeptiert, ja, und anerkennt, der hat seinen Sinn im Leben gefunden. Und der kann natürlich neben diesem Sinn auch andere Sachen machen. Er kann Spaß haben, er kann glücklich sein, er kann Fußball spielen, er kann ein guter Arzt sein. Ja. Er kann andere Sachen damit machen, wie mit dem Essen. Aber der Sinn in unserem Leben, aus unserer Sicht, ist, wie Allah schon sagte, ja, sprich, Allah ist einer. Also erkenne an, dass Allah einer ist. Erkenne an, dass es Allah gibt, dass er ein einziger ist und dass er keine Partner hat. So sagt er, gebe es Götter außer ihm, also außer Allah, so wären sie, die Menschen, vom Unheil befallen, wie wir gerade gesagt haben. Der eine will das, der andere will dies, der andere will Sonne, der andere will Sonne, das. Nein, es kann nur einen geben. Und wer diese Sache anerkennt, wer diese Sache versteht, wer diese Sache glaubt in seinem Herzen, so ist er ein Gottergebener. Und Gottergebener nennen wir auf Arabisch Muslim. Und wer all diese Sachen und diese Gottergebenheit, dieses alles drumherum, was wir gerade erklärt haben, diese Gottergebenheit nennen wir Islam. Barakallahu fikum. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's. Gibt es Fragen?